Nur kurz zur Vorstellung, dann kommt der Birks, der weitermacht den ersten Teil. Die Grundrisse sind eine Zeitung, die strömungsübergreifend ist und eine Diskussionszeitung. Also wir haben keine Linie, also wir sind keine postoperaistische Zeitung, das ist sehr wichtig. Und wir kommen aber, also wir beiden, die wir das geschrieben haben, kommen aus verschiedenen Traditionen. Also ich komme aus einer langjährigen autonomen Tradition und eben der Birks aus einer eher früher trotzkistischen, ja. Ah, das war schon der Übergang. Hallo. Ja, ich bin der Ex-Trotzkist. Ja, wie gesagt, der Fuzzi hat eh schon was zu den Grundrissen gesagt. Ich möchte ganz kurz noch was sagen, das er sagen sollte, aber nicht dann hat, macht nichts. Nämlich ganz kurz zum Ablauf. Ich wär ein bisschen die historische Dimension unseres Stichworts umreißen, beziehungsweise auch, oder die begriffliche. Das wird, fürchte ich, eher dicht und deshalb ersuche ich mich, aber nachher auch ihm, gegebenenfalls einfach zu unterbrechen, weil das ist eh schon so frontal hier. Was mit sich führt, dass ich sozusagen sehr stark auch zu Beginn auf ein anderes Stichwort, nämlich Operaismus ohne Post davor, das von Angelika Ebbinghaus geschrieben worden ist, eingehen werde. Das findet sich ebenfalls in dem ABC der Alternativen. Genau, weil das Post ist ja das danach. Und der Fuzzi wird dann ein bisschen konkreter sozusagen das Verhältnis des Postoperismus als Theorie zu sozialen Bewegungen beschreiben, nicht zuletzt an einem oft als ominös angesehenen Begriff, der aber nicht ich ist, nämlich der Multitude, ein bisschen umreißen. Und also wie gesagt, Widerspruch und Fragen auch zwischendurch und ich hoffe, wir sind nicht zu lang. Okay, also wie gesagt, der Postoperismus bezeichnet eine theoretische Strömung im Rahmen der linken bzw. linksradikalen Theoriebildung und beerbt den Operaismus. Ich werde vielleicht ganz kurz diesen Begriff versuchen zu umreißen und auch in der historischen Dimension anzuzeigen, woher der kommt. Der Begriff leitet sich ab vom italienischen Wort für Arbeiterin bzw. Arbeiter, also Arbeiter eigentlich, Operaio, und wer korrekt, aber hässlich übersetzt Arbeiterismus auf Deutsch. Und er bezeichnet eine Strömung, die zunächst herkommt aus der traditionellen Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung und ihren Beginn hat Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre in Italien. Dazu ist zu sagen, dass eben aus der Niederschlagung des Faschismus, die in Italien ja tatkräftiger als hierzulande auch durch Kräfte in der eigenen Bevölkerung und hier vor allem durch Aktivistinnen und Aktivisten der Kommunistischen Partei geschehen ist, diese Partei auch eine sehr starke Kraft im Rahmen der europäischen Linken war, also nicht zuletzt die stärkste kommunistische, sogenannte kommunistische Partei des Westens. Diese Partei hat sich aber sehr schnell nach der Niederschlagung des Faschismus dem Wiederaufbau des nationalen Projekts, des kapitalistischen nationalen Projekts Italien verschrieben, und zwar durchaus im Rahmen einer bürgerlich-demokratischen Verfassung. Dagegen entwickelte sich zunächst innerhalb der traditionellen Arbeiterinnenorganisationen, das heißt der Kommunistischen Partei, aber auch der Sozialistischen Partei und in den Gewerkschaften, eine Struktur des linken Widerstands dagegen. Diese Struktur gruppierte sich dann um eine Zeitung, die Quaderni Rossi, zu Deutsch die Roten Hefte, und versuchte nicht mehr ausgehend von sozusagen dem nationalen Projekt erstmal den bürgerlichen Staat und den Kapitalismus wieder aufbauen, um dann durch Reformen oder wie es dann im Eurokommunismus geheißen hat, durch den nationalen Weg zum Sozialismus auf bürgerlich-demokratischen Weg und über Reformen über den Kapitalismus hinaus zu gelangen, sondern diese Strömung, die eben dann im weitesten Sinn zu der operaistischen Strömung wurde, versuchte durch ein direktes Anknüpfen der Widerstände der Arbeiterinnen und Arbeiter dort, wo der Mehrwert produziert wurde, das hieß zunächst in den großen Fabriken, die aufgrund einer des strukturellen Gefälles in Italien zwischen Nord und Süd vor allem im italienischen Norden angesiedelt waren und hier vor allem in Turin, aber auch in Mailand, und versuchte zunächst durch die Entwicklung einer Methodik und durch eine Verschiebung des theoretischen Zugangs auch zum Marxismus oder durch eine Veränderung des marxistischen Selbstverständnisses diesen Bruch einzuführen oder voranzutreiben und diese Richtungsänderung. Und zwar war der Blick des orthodoxen Marxismus vor allem gerichtet auf eine Analyse der kapitalistischen Struktur, der Ausbeutungsbeziehungen des Kapitalismus und aber auch die Selbstbewegung des Kapitals als Subjekt. Und ein zentrales Moment der operaistischen Neueinführung war eine Verschiebung des Blicks hin eben zu den Kämpfen in der Fabrik, an der Basis, später dann auch in den Wohnvierteln. Das heißt, es wurde nicht mehr ausgegangen von einem anonymen Subjekt Kapital, sondern von den tagtäglichen Kämpfen und Widerständen der Arbeiterinnen und Arbeiter. Und das war sozusagen eine epistemologische, eine theoretische Grundannahme, von dem her versucht wurde, Politik zu betreiben. Zuerst noch die traditionelle Arbeiterinnenbewegung dahingehend zu verändern, nach links zu drücken, sozusagen wieder mit den Klassenkämpfen in Beziehung zu setzen. Als dann aber in den 60er Jahren diese Klassenkämpfe zunehmend sich autonom, und das war auch ein zentrales Vokabel vorwegzunehmen, die Autonomie der Arbeiterinnenklasse, diese Prozesse sich eben zunehmend autonom von den klassischen Institutionen entwickelten. Also es gab beginnend mit 1962 in Turin eine riesige Welle der Klassenkämpfe, die sich eben losgelöst haben von diesen traditionellen Organisationen. Das gipfelte leicht versetzt zum Jubiläumsjahr 68 im sogenannten heißen Herbst in Italien von 1969. Und hier kam es sozusagen nicht nur zu Streiks oder zu diesen autonom organisierten Widerständen in den Fabriken, sondern die Kämpfe verließen auch die Fabrik und entwickelten sich in die ganze gesamte Gesellschaft hinein. Vor dieser Entwicklung, also zwei zentrale Subjekte, die neben dem klassischen, zumindest in der Theorie angenommenen, weißen männlichen Lohnarbeiter traten hinzu, nämlich vor allem, also mehr als zwei, aber zwei Figuren wurden ganz zentral bei dieser Auflösung der alten Arbeiterklasse. Das war zum einen die Entwicklung des Feminismus und eben der zweiten autonomen Frauenbewegung und die Kämpfe der Studierenden an den Universitäten. In Italien gelang es ja im Gegensatz zu Deutschland oder überhaupt Österreich tatsächlich eine relativ organische Verbindung zwischen diesen verschiedenen Kämpfen, vor allem zwischen den Kämpfen der Studierenden, den Besetzungen der Universitäten und den radikalen Arbeitskämpfen in den Fabriken herzustellen. Aus dieser Neugestaltung der, und das ist jetzt wieder ein zentrales operistisches Vokabel, der sogenannten Klassenzusammensetzung, wurden auch theoretische Schlussfolgerungen gezogen. Theoretische Schlussfolgerungen dahingehend, dass eben eine neue Figur des Arbeiters, der Arbeiterin präsentiert wurde, der dieser Vielfalt und Ausbreitung der Kämpfe in die Gesellschaft gerecht werden sollte. Man sprach vorher vom Operaio Masso, vom Massenarbeiter, das war sozusagen der klassische Fabriksarbeiter, und danach sprach zumindest eine Strömung, der sich auf den Operaismus beziehenden Gruppierungen und Zeitungen, vom Operaio Sociale, vom gesellschaftlichen Arbeiter, der nicht nur mehr in der Fabrik, sondern in der, wie es hieß, gesellschaftlichen Fabrik. Das heißt, zu Hause, bei den Kindern und am Herd, in der Universität, in der Schule, im Wohnviertel, in der Fabrik, in den neuen, sich ausdifferenzierten Klein- und Mittelbetrieben zu Hause ist. Und der diesen Kampf dementsprechend nicht mehr nur am Fließband und gegen den allmächtigen Signore Agnelli, den Chef von Fiat, führt, sondern durch diese Ausbreitung in die gesamte Gesellschaft mehr und mehr direkt gegen den kapitalistischen Staatsapparat. Im Rahmen der Verschiebung dieser Theorie, die eben der Verschiebung der politischen Kämpfe folgte, kam es dann auf der einen Seite zur Ausbreitung der Kämpfe in die gesamte Gesellschaft in den 70er Jahren, andererseits aber auch zur Militarisierung von Teilen der linken Szene, aber vor allem zum repressiven Zugriff seitens des Staates. Und der sozusagen der Höhepunkt oder traurige Höhepunkt dieser Bewegung waren dann die aufstandsähnlichen Demonstrationen und Situationen in italienischen Städten im Jahr 1977, die dazu führten, dass... Nicht unbedingt trauriger Höhepunkt. Naja, aber traurig. Repression nachher. Ja, okay. Ja, ja. die sozusagen die teilweise aufstandsähnlichen Charakter trugen und die dann, wo dann von seitens des bürgerlichen Establishments, aber auch seitens der kommunistischen Partei ganz eindeutig auf die Karte der Repression gesetzt wurde. Also es wurde diese Bewegung, kann man eigentlich sagen, militärisch niedergeschlagen und das Ganze gipfelte in einer breiten Verfolgungswelle und im Jahr 1979 wurde dann sozusagen wirklich die Staatsrepressionskarte dahingehend ausgespielt, dass in einer generalstabsmäßig geplanten Aktion Tausende, wenn nicht Zigtausende von Aktivistinnen und Aktivisten verhaftet wurde und sozusagen dem bürgerlichen Gerichten ausgeliefert wurde. Ein Teil dieser Aktivistinnen und Aktivisten konnte sich dem früher oder später, die meisten früher, das konnten, durch Flucht entziehen. Und ein zentrales Ziel war zu dieser Zeit Paris, war Frankreich. Und warum ich das erwähne, ist, weil in Frankreich viele der führenden oder sagen wir es eher mal der intellektuellen Aktivistinnen und Aktivisten Unterschlupf fanden. Die Mitterrand-Regierung lieferte damals diese politischen Flüchtlinge nicht an Italien aus. Das heißt, Paris war ein beliebter Unterschlupf. Und warum das auch so zentral wurde für unser Stichwort, das jetzt irgendwie noch immer nicht so wirklich da ist und das vielleicht erst beim Fuzzi wirklich auftaucht, war, dass diese Aktivistinnen und Aktivisten in Paris sehr engen Kontakt zu theoretischen Strömungen, philosophischen Strömungen, die dem sogenannten Poststrukturalismus zugerechnet werden können, mit denen in Verbindung treten. Und das bedeutete für die Theorie, und das ist dann auch die Frage, wie weit das auch mit der Niederlage oder der Niederschlagung dieser Bewegung zu tun hat, das ist nach wie vor eine offene Frage, aber das bedeutete für die Theorie eine Neuorientierung weg von einem, ich sage jetzt mal, alternativ soziologischen Blick, der zwar sich als sozusagen auf der Seite des Klassenkampfs positioniert, hin zu einem stärker philosophisch ausgerichteten Sicht auf die Gesellschaft. Und die, das ist vielleicht einmal eine zentrale Figur postoperistischer Theoriebildung, die diese philosophische oder auch bis zu einem gewissen Punkt sprachliche, linguistische Wende, aber auch in der politischen Ökonomie des Kapitalismus selbst festmachen will. Das klingt irgendwie ein bisschen abstrakt. Der Hintergrund dafür, und dann damit möchte ich dann zum Fuzzi schon übergeben, der das dann hoffentlich wieder ein bisschen auf die Ebene der sozialen Bewegungen runterbringt, das bedeutet, dass die sozialen Beziehungen eben, wie vorher schon gesagt wurde, nicht mehr zentral die der großen Fabriken und Fließbänder ist, sondern dass ein Stück weit die Hegemonie der kapitalistischen Produktion auch übergeht in Bereiche, die nicht mehr sozusagen industriell geformt sind, sondern mehr, wo es zentral um Kommunikation geht, um immaterielle Produktion und so weiter. Aber vielleicht kann man dann in der Diskussion auf das nochmal zurück. Und ich hoffe, das war jetzt nicht zu wild. Es gibt natürlich das Problem, dass ich auf bestimmte Sachen wie immaterielle Arbeit oder die Diskussion darüber nicht eingehen werde. Und ich werde es auch nicht vom Philosophischen her so aufziehen, sondern eben, wie der Birks angedeutet hat, von den sozialen Bewegungen her. Es stellt sich einmal die Frage, wie kann eine Theorie eine Alternative sein, also Postoperaismus als Alternative zu herrschendem Systemkapitalismus, als Theorie. Das ist als erster Punkt ist auf jeden Fall die radikale, systemüberwindende Linke hat wieder eine Sprache gefunden. Also es war nicht umsonst, dass das Buch Empire parallel zur globalen Protestbewegung zu einem Bestseller geworden ist. Also die globale Protestbewegung hat in dieser Theorie etwas gefunden, wo sie das herrschende System erklären kann und von der Vielfältigkeit her auch angreifen. Das ist eben diese Theorie des Empire, darauf gehe ich ja auch nicht genauer ein, das ist eine Theorie der Souveränität, die sagt, es gibt wir sind in einer Übergangsphase, wo die Souveränität nur mehr teilweise auf der nationalstaatlichen Ebene stattfindet, sondern maßgeblich auf überstaatlicher Ebene durch internationale Organisationen und auf substaatlicher Ebene durch Machtstrukturen, Disziplinargesellschaft, also das, was von den Poststrukturalistinnen diskutiert wird, als Macht in der Gesellschaft. Als zweites, ich sehe das so, dass jede Theorie oder revolutionäre Theorie nicht unabhängig ist von den gesellschaftlichen Verhältnissen. Gesellschaftliche Verhältnisse heißt einerseits die herrschenden kapitalistischen Strukturen, aber als zweites die sozialen Bewegungen. Es ist nicht zufällig, dass eben der Operaismus mit den Arbeiterinnenklassenkämpfen verbunden war, während der Postoperaismus mit den das, was in den 70er, 80er Jahren neue soziale Bewegungen genannt wurde, verbunden ist. Also diese neuen sozialen Bewegungen haben auch einen Impetus dazu gebracht, die Theorie zu verändern. Es hat geheißen, in den 80er Jahren ist jede revolutionäre Bewegung weg. Aber es waren trotzdem relativ breite Bewegungen, also Feminismus, schwule Lesben, kulturelle Aufbrüche, Aufwürfe schon vor und seit 68, die Bezugnahme auf Körper und Sexualität. Die Kritik von den traditionellen Revolutionärinnen oder die sich noch auf die Arbeiterinnenbewegung bezogen war, das läuft ja nur darauf hinauf, im Staat anerkannt zu werden. Im Gegensatz, gibt es da irgendwas anderes, wo dann im Hinterkopf so direkt, ist oft nicht mehr gesagt worden, die Arbeiterinnenklasse ist. Aber tatsächlich ist es ja so, dass erstens einmal die Arbeiterinnenklasse genauso um Anerkennung gekämpft hat. Anerkennung einerseits durch Lohnhöhe, aber Anerkennung auch als integriert in den Staat. Das gilt für die neuen sozialen Bewegungen auch. Die haben Anerkennung gesucht und integriert in den Staat. Die Arbeiterinnenbewegung hat als Schwerpunkt das Soziale, den Lohn oder die Reproduktionsebene, also die Gewährleistung der Reproduktion am Arbeitsplatz oder auch außerhalb des Arbeitsplatzes, das, was als sozial gilt. Aber zugleich ist auch jede andere Bewegung, ob jetzt Feminismus, schwule Lesben, wo es zwar scheinbar um Diskursanerkennung nur geht, auch sozial, also es haben mit sozialen Diskriminierungen, die angegriffen werden, auf sowas bezogen war. Also auch diese Bewegungen haben eine soziale Komponente. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo versucht die Theorie, und das ist eben die Theorie der Multitude, diese verschiedenen Kämpfe, die scheinbar unvermittelbar nebeneinander stehen, zusammenzubringen. Und das Entscheidende, und es war ja auch so, man hat das in den neuen also in der globalen Protestbewegung oder in Österreich in der Bewegung gegen Schwarz-Blau gesehen, dass die Aktivistinnen, die sich zusammengetan haben, ein bisschen andere Struktur gehabt. Früher waren es eher Aktionseinheiten der verschiedenen Kleingruppen und Parteien. Wenn man sich anschaut, wer jetzt aktivistisch geworden ist, waren es Initiativen, die auch zu einem Punkt, zu einzelnen Themen gearbeitet haben, aber nicht so ein großes Konzept gehabt hat. Also das heißt jetzt nicht, dass diese Gruppen nicht mehr gibt, aber dominierend sind sie nicht mehr, auch wenn es noch genug links keynesianistische Träume und revolutionäre Kleingruppen gibt. Also der Begriff der Multitude, ich hab das eingeführt zuerst auf der Ebene der verschiedenen Kämpfe, also sowohl der Arbeiterinnenkämpfe wie auch der Kämpfe auf allen anderen Ebenen der sozialen Bewegungen, also von Feminismus bis Körper und Sexualität. Und Die Klasse ist damals theoretisiert worden, entsteht in den Kämpfen, aus der Kommunikation in den Kämpfen. Und so ist die Multitude auch als Klassenbegriff zu verstehen, aus den verschiedenen Kämpfen und wo es darum geht, etwas zu finden, damit die kommunizieren in Richtung einer Überwindung der herrschenden Gesellschaft. Das spezifische Theoretische der Multitude ist, dass sie nicht repräsentierbar sein sollte oder nicht ist. Die Arbeiterinnenklasse oder eine bestimmte Partei wird über Begriffe oder auch über Personen, die zugleich das Vereinheitlichen wie auch Abtrennen produziert. Also Abtrennen heißt, es gibt die Vertreterinnen, die Expertinnen, die Spezialistinnen und das Fußvolk, die Basis. Und das schwingt dann selbst in so Begriffen noch nach wie Basisdemokratie, wo man annimmt, es gibt Repräsentierende, die halt irgendeinen Bezug zur Basis, aber auch nicht die Eigenaktivität der Basis. Und der Versuch des Nicht-Repräsentierbaren hat natürlich das Problem, dass es scheinbar nicht kommunizierbar ist. Und da versucht die Theorie eben auch anzusetzen, indem gesagt wird, globale Protestbewegungen oder Bewegungen sind heute nicht mehr so, wir haben die entscheidende Bewegung gegen den Kapitalismus, sondern es sind verschiedene Initiativen, die verschiedenen Aktionsformen, die verschiedenen Gruppen, die kommunizieren, zusammenarbeiten, aber nicht sie unter vereinheitlichende Repräsentation bringen lassen. Soziale Kämpfe und soziale Bezüge gibt es allerdings nicht nur auf der spektakulären Ebene, also der Ebene der globalen Protestbewegung zum Beispiel, oder auch spektakulärer anderer Kämpfe oder Streiks, sondern im alltäglichen Leben. Und das kommt ein weiterer Punkt zur Beschreibung oder Definition der Multitude. Das gesamte Kommunikation, unsere Beziehungen, unser alltägliches Leben ist die Multitude. Es werden verschiedene Individualitäten, Subjektivitäten produziert, die miteinander kommunizieren. Dass es das alltägliche Leben ist, ist der eine Punkt, und es sind auch alltägliche Kämpfe. Und da, wenn man jetzt vom alltäglichen Leben redet, drückt sich natürlich auch aus oder wird es besonders sichtbar, wenn wir über unsere eigenen Beziehungen reflektieren, dass die Multitude nicht das reine, gute, revolutionäre, ich kann nur sagen, Nicht-Subjekt ist, sondern dass eben Unterdrückungsverhältnisse, also wir haben informelle Hierarchien, es gibt die Geschlechterordnung, es gibt die Produktion der Geschlechter, es gibt auch nicht nur in der herrschenden, in der vorherrschenden Gesellschaft, sondern auch in linken Gruppen eben Dominanzstrukturen. Und das Gleiche lässt sich auf einer höheren Ebene bringen. Wenn man jetzt die globale Protestbewegung anschaut, kommt ja immer der Vorwurf, hart negrig sehen die Multitude so positiv, gehören dann irgendwelche antiimperialistischen Nationalismen oder Fundamentalismen auch zur Multitude. Und man muss schon sagen, ja, die Multitude sind verhältnismäßig kleine Individualitäten, aber auch größere. Und das heißt jetzt, also ich habe jetzt von der Nicht-Repräsentation oder Kampf gegen die Repräsentation oder Kritik der Repräsentation gesprochen, und die ist immer wichtig. Und ich sehe dann in den negativen Teilen der Multitude schon nicht nur kurzfristige Repräsentationsstrukturen, die dann auch wieder kritisiert und angegriffen werden sollen. Das ist für mich, jetzt komme ich schon tendenziell zum Schluss, die Kämpfe oder die entscheidenden Kämpfe müssen für mich im alltäglichen Leben stattfinden. Also das heißt an den eigenen Arbeitsplätzen, in unseren Beziehungen. Und ein Werkzeug dazu ist das, was sich militante Untersuchung nennt. Ich habe, wenn es dann interessiert, ein Beispiel für eine andere Veranstaltung, wo ich so einen Fragebogen als militante Untersuchung gemacht habe. Militante Untersuchung bedeutet nicht, man geht jetzt irgendwo hin, macht einen Fragebogen und tut die Ergebnisse dann auswerten, sondern die Fragen sind dazu gestellt, Diskussionen auszulösen, Kommunikation unter denen, die befragt werden, auszulösen und dadurch auch Widerstandsmöglichkeiten, aber auch Unterdrückungsstrukturen zu erkennen. Entstanden ist das wie der Operaismus in Italien der 50er und 60er Jahre, die tatsächlich zur Arbeiterinnenklasse gegangen sind und draufgekommen sind, dass die Arbeiterinnen die Arbeit erstens nicht mögen, wie sonst die Arbeiterinnenorganisationen immer behaupten, und dass es außerdem mehr Widerstandsformen gibt als die sichtbaren Streiks, sondern eben, was in Österreich so schön Abizahn heißt oder Krankfeiern und verschiedene individuelle Strategien. Ein zweiter Strang der militanten Untersuchung beginnt dann in den 90er Jahren, insbesondere in linken und linksradikalen Akademikerinnen und Künstlerinnen zusammenhängen, die gesagt haben, wir haben gar nicht mehr so unterschiedliche Bedingungen wie Teile der Arbeiterinnenklasse. Und jetzt befragen wir uns über unsere, wo leisten wir Widerstand und wie kommunizieren wir mit so Fragebögen mit anderen, die in ähnlichen Situationen leben. Ja, damit bin ich am Schluss und habe nur so als Beispiel für so einen Fragebogen, wem es interessiert.